besitzen die Maschinen. Was du schaffst, stecken sie ein, solang sie dein Geld verdienen, wirst du niemals reicher sein. Sie verlieren schöne Worte, ganz von Partnerschaft durchseelt, und sie fressen in der Torte, was dir in der Suppe fehlt. Mann der Arbeit auf Gewand, erkenne deine Mann, erkenne deine Mann. Doch mit den Atomkanonen haben sie auf dich gezielt. Darum frage, wen du schmiedst, ob für dich oder für sie, ob du deiner Klasse nützt oder der Bourgeoisie. Mann, der Arbeit auf Gewand, Mann, der Arbeit auf Gewand. Die Hochöfen gedämmt, heute ist nicht mehr zu schlagen, wer für Volkessache kämpft. Bricht das Doppeljoch entzwei, bricht die Not der Sklaverei, bricht die Sklaverei der Not, Brot ist frei.